Das hier ist wohl ein Selbstporträt. Sehr realistisch dargestellt. Das hier ist etwas Abstraktes. Das ist mir ein Rätsel. Lassen Sie mich mal sehen. Ich glaube, es ist etwas Kosmisches. Einfälle haben die Kinder. Eigenartige Maltechnik. Gekonnt, muss ich zugeben.